so Leute, nach Ride with Me. Schön, dass ihr mit uns hier wart. That I enjoy it. Today this is a lie. You have the talent to enchant me, and I gave you what you like. I know the secret after is a cliche, but I really need it now. And if you don't want to stop either, I can show you. Let me alone, I'll take you for a ride. Give me a loan and give me your money, I'll take you for a ride all through the night. When the last smoke is lifted, when the music is canned again, we will see how much we'll miss. Meißen. Da habt ihr uns ja noch mal richtig provoziert. Das war's von uns. Vielen Dank. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, euch diese kleine, schrullige Provinzkombo vorzustellen. Am Schlagzeug hat sich in 2 Monaten Klickfest gemacht. Mick, das hast du heute ganz fein gemacht. Ich mag deine Genitalien. Am Schlagzeug Michael Dr. G. Prost Knaute. Ja. Yeah. Am Cello, Mensch. Ich war heute, du bist nicht auf meiner Sichthöhe. Ich habe gesagt, nimm den Hocker, ich gucke immer drüber. Vergesse ihn immer beim Spielen, aber ich vergesse ihn nicht beim Vorstellen. Am Cello, Johann Little Holzweißig. Ja, am Bass. Und an der Gitarre, Peter Sex Machine Lemke. Am Bass, unser Bandkaninchen, Jörg Eichhorn. Ich habe keine Ahnung, warum ich ihn Bandkaninchen genannt habe. Ich habe keine Ahnung. Mikrofon, Mesel. Das bin wohl ich. Dankeschön. Okay, dann haben wir sie alle. Dankeschön. Ihr müsst aufhören, sonst kommen wir aus dem Metro. Okay, ich hätte noch eine kleine Nachricht für euch. Ihr seid sehr, sehr rockbar. Deswegen dürfte euch mein nächster Hinweis interessieren. Noch das Haar wegmachen? Keep on rocking all night long. Yo! Should keep on rocking all night long. Keep on drinking and keep on smoking and joints all night long. Keep on fucking and keep on eating and keep on pussy licking all night long and keep on taking them hard from behind all night long. Let's do the reggae style. Schönen Abend noch. CD gibt's bei uns und Sex gibt's bei den Barbaren. Nee, umgedreht. Umgedreht. Die haben die CD.